Peter fragte sich, wie lange er noch in diesem Hotelzimmer festsitzen würde, ohne dass sich irgendetwas tat. Er streckte sich auf dem Bett aus und versuchte zu schlafen. Ihm fehlte jedoch die nötige innere Ruhe. Er starrte weiterhin die Decke an. Dann endlich öffnete sich die Tür. Peter! Justus! Bob! Wie kommt ihr denn? Oh nein, ihr seid auch entführt worden. Könnte man so sagen, Kollege, aber die Sache ist nicht ganz so, wie sie aussieht. Na, da bin ich aber gespannt. Dieses Katara-Girl hier ist nicht gerade auskunftsfreudig. Ja, wir haben sie auch schon schweigen gehört. Mhm. Kommen wir zur Sache. Es gibt viel zu besprechen. Ich kann's kaum erwarten. In den nächsten Minuten erfuhr endlich auch der zweite Detektiv, wer Katara war und was es mit der funkelnden Schlange und ihrem Geheimbund auf sich hatte.